HR2 Kultur. Archivschätze. Heute zum Internationalen Frauentag möchten wir unseren Archivschatz einer ganz besonderen Frau widmen. Der Psychoanalytikerin, Ärztin und Autorin Margarete Mitscherlich. Sie hat begonnen, die Psychoanalyse aus weiblicher Sicht zu denken. Geboren wurde Mitscherlich 1917 in Gravenstein in Dänemark. Sie studierte in München, Heidelberg und London. In den 1960er Jahren kam sie nach Frankfurt und begründete mit ihrem Mann das Institut für Psychoanalyse. Gemeinsam veröffentlichten die beiden das Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« und stellten damit die verdrängte Aufarbeitung des Nationalsozialismus im Nachkriegsdeutschland zur Debatte. Viele Jahre lebte, arbeitete und veröffentlichte Margarete Mitscherlich in Frankfurt. Im Jahr 2010 erschien ihr letztes Buch »Die Radikalität des Alters«. Da war die Grande Dame der Psychoanalyse, die sich selbst nie so bezeichnet hätte, 95 Jahre alt. Sie starb am 12. Juni 2012 in Frankfurt am Main. Wir hören sie in einem langen Interview mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1991. Das Gespräch führte Gisela Brackert. Die Psychoanalyse hat ihr Leben geprägt. Die Psychoanalyse hat auch durch sie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen Platz in der deutschen Gesellschaft bekommen. Sie schrieb Bücher auch über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und sie ist mit 74 Jahren noch immer ständig unterwegs, in den USA, in Europa, überall, um Vorträge zu halten. Es ist Dr. Margarete Mitscherlich-Nielsen, die ich jetzt herzlich hier im Studio begrüßen kann. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Mitscherlich. Danke Ihnen, ich freue mich. Frau Mitscherlich, es war ausgesprochen schwierig, mit Ihnen einen Termin zu finden für dieses Gespräch. Sie sind ständig unterwegs, eigentlich mehr unterwegs als zu Hause, so war zumindest mein Eindruck. Wie sieht denn Ihr Geheimrezept aus? Also wo kriegen Sie diese Kraft her, um dieses Engagement noch auf den Tisch zu legen? Also ich gehe ja gern auch unter Menschen und ich habe sehr gerne Auseinandersetzungen, genau wie ich gerne Patienten sehe. Das erweitert mein Leben. Ich finde das wunderbar, wenn man immer wieder Anregungen bekommt und etwas neu durchdenken muss. Ohne das möchte ich eigentlich nicht leben. Sie sind in Dänemark 1917 geboren. Sie sind auch dort einige Jahre aufgewachsen und ich kenne eigentlich nicht unbedingt ein Bild Ihrer Kindheit. Können Sie uns das etwas schildern? Ja, ich habe gelebt in Dänemark bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann bin ich nach Flensburg gekommen, aus vielen Gründen. Nämlich um Abitur zu machen, musste man von dem kleinen Ort, wo mein Vater ein Arzt war, in irgendeinen Ort, entweder nördlich, also mehr nach Dänemark hineingehen oder, der Ort, an dem ich geboren bin, lag an der Grenze, aber auf der dänischen Seite, oder man musste nach Flensburg gehen, auf die deutsche Seite. Und da meine Mutter Deutsche war und ich mich sehr mit ihr identifiziert hatte, lag das nahe. Es lag aber auch noch aus einem anderen Grund nahe, weil mein Großvater nach der sogenannten Wiedervereinigung, das heißt des nördlichen Teils von Schleswig mit Dänemark, dort, um die dänische Minderheit in Flensburg zu stützen, eine Bank begründet hatte und mein Vater einen Großteil seines Geldes in diese Bank gegeben hatte. Mit Ende der 20er Jahre wurde das Geld gestoppt, also die Deutschen ließen kein Geld mehr herausgehen, das war schon mit Brüning, das war schon vor Hitler so, sodass das Geld dort aufgebraucht werden musste. Das war für mich angenehm, denn mein Vater hatte 5 Kinder, ich war die Jüngste und er konnte eigentlich nicht einsehen, dass Töchter Abitur machen und studieren sollen. Mir lag sehr viel dran und dann habe ich mit Hilfe dieses Geldes sowohl mein Abitur gemacht, wie auch später mein Studium hinter mich bringen können. Sie haben damals eine deutsche Mutter gehabt und einen dänischen Vater. Das war ja in dieser Zeit, also sprich in der Zeit des Nationalsozialismus, eine sehr komplizierte Zusammenstellung eigentlich. Und da mussten Sie sich wahrscheinlich dann auch im Hitler-Deutschland sehr intensiv mit auseinandersetzen. Wie haben Sie das geschafft? Also wissen Sie, ich habe mich wahrscheinlich vor Hitler-Deutschland, also bitte, ich bin 17 geboren, ich war 15, fast 16, als Hitler an die Macht kam. Und vorher spielte eigentlich das Dänisch-Deutsche eine viel größere Rolle. Ich war sehr mit meiner Mutter identifiziert. Meine Mutter war eine sehr intelligente Frau, war Direktorin einer Töchterschule gewesen und war sehr warmherzig und sehr lebendig. ich. Mein Vater war eher etwas depressiv und ging belasteter durchs Leben als meine Mutter. Und ich habe immer gedacht, die Deutschen sind doch ohne Zweifel die besten Menschen, die es gibt auf der Welt, bis dann Hitler kam. Nicht? Da war ich dann fast 16 und das habe ich natürlich auch durch meinen Vater dann, der sagte, Hitler ist ein Verbrecher und sonst überhaupt nichts, aber auch durch meine Mutter und einen ganzen Teil jüdischer Freunde wurde mir dann doch sehr schnell klar, dass mit Hitler es nicht zum Besten steht. Nein, das war ein sehr schmerzlicher Bruch. Gut, zuerst hat man dieses Gefühl des Verlustes von Idealen nicht so erlebt wie dann immer mehr und während des Krieges. Man hatte ja sehr viele Freunde. Ich lebte in einer Umgebung von wirklich sehr kultivierten Deutschen, die auch gegen Hitler waren. Oder aber auch wir hatten eine sehr gute Deutschlehrerin in der Schule. Und die brachte uns Literatur bei, die also mit Nazi-Literatur wirklich nichts zu tun hatte. Und wir waren voller Spott und Hohn gegenüber dem mangelnden Niveau der Nazis. Also es war mehr Spott, Hohn, aber auch Schmerz. Das ist gar keine Frage. Von Anfang an auch Schmerz, ja. Aber wie sind Sie mit dem Schmerz umgegangen? Ich meine, es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt Das Ende der Vorbilder. Hat es damit zu tun? Ja, sicherlich hat es damit zu tun. Nicht? Ich meine, die Deutschen waren bis 34, 35, wo mir das Unmenschliche des Hitlerismus immer klarer wurde, waren ohne Zweifel das Ideal für mich. Ich weiß, wenn die Deutschlandhymne gespielt wurde, dann war ich immer nahe daran zu weinen und habe es sicherlich auch oft getan. Das hörte dann völlig auf. Ja, es war mit sehr viel Schmerz. Es war auch mit sehr viel, wenn Sie so wollen, auch Trauer darüber, dass man nie, in Dänemark gehörte ich zur deutschen Minderheit oder fühlte mich als solche, obwohl mein Vater Däne war, in Deutschland gehörte ich dann wieder zu einer Minderheit. Also immer nur, ich weiß, ich hatte eine sehr gute Freundin, mit der ich auch während meines ganzen Studiums zusammen war, immer haben wir gesagt, warum können wir nicht einmal bei denjenigen sein, die die Mehrheit bilden? Das fand ich sehr traurig, aber so war es nun. Selbstreflexion und Übung macht ja dann oft zum Meister, Sie haben das beim Wort genommen, und haben tatsächlich dann auch eine psychoanalytische Ausbildung gemacht. Sie waren in Stuttgart, in London und auch in Heidelberg. Das ist eine Ausbildung, die sehr außergewöhnlich ist, die auch sehr weit in das eigene Leben eingreift. Wie schwierig ist so eine Ausbildung? Die Psychoanalyse ist natürlich, da war ich ja schon älter, als ich damit anfing. Vorher habe ich Medizin studiert und vor der Medizin hatte ich noch Literatur und Deutsch studiert. Literatur war immer mein Interesse. Und Literatur, das Psychologische an der Literatur, hat mich vor allem immer wieder angezogen. Also die Psychoanalyse war eigentlich nur ein weiterer Schritt. Eigentlich war die Medizin, so sehr ich auch in der Medizin mit Menschen zu tun hatte. Ich habe ja viel gelernt durch unmittelbares Einfühlen und durch unmittelbares Zusammensein und Verstehen anderer Menschen. Aber die Psychoanalyse war dann nur noch ein Schritt weiter in diesem Interessenweg, der schon vorher bestanden hatte. Ja, und dieser Weg war ja offensichtlich dann auch etwas von Ihrem Vater geprägt, der ja Arzt war. War er ein Vorbild für Sie? Ich glaube nicht, dass mein Vater ein Vorbild war, aber wer weiß. Er war schon ziemlich alt, als ich geboren wurde, war dann sehr schnell ziemlich krank und war, wenn Sie so wollen, durch seine depressive Art auch für mich schon eine gewisse Belastung. Obwohl er ein sehr mutiger Mensch war, nicht? Ich glaube, selbst wenn er in Deutschland gelebt hätte, der wäre nie Nazi geworden. Also nicht nur, weil er ganz anders erzogen wurde und eine ganz andere Nationalität hatte. Das Merkwürdige ist, vielleicht war er mehr ein Vorbild, als ich das weiß, durch seine unbedingte Aufrichtigkeit. Aber bewusst war mir meine Mutter ein Vorbild. Ich habe erst Medizin studiert. Mein Vater wollte, dass ich Medizin studierte. Ich habe es nicht getan. Ich habe es erst getan. Ich habe, um es zu wiederholen, Geisteswissenschaften studiert und habe erst Medizin angefangen, nachdem mein Vater schon gestorben war. Warum? Ja, nur weil ich habe Geschichte, Deutsch, hauptsächlich gewählt als Fächer. Und die waren ja sehr ideologisiert, nicht? Da kam man um Nazitum, um Nazidenken überhaupt nicht herum. Und da habe ich gedacht, also jetzt bitte weg, das kann ich nicht aushalten. Medizin ist Medizin, die hat es mit dem lebendigen Menschen, mit seinem Körper zu tun, mit Dingen, mit denen man unmittelbar konfrontiert ist, die nicht so ideologisiert werden können wie die geisteswissenschaftlichen Fächer. Da war die Medizin quasi so die Möglichkeit, etwas mehr mit der Realität und mit der faktischen, genau, mit den Fakten umzugehen und nicht in diese Ideologisieren, in die Ideologien zu kommen. Ja, genau. Und außerdem haben mich die Menschen psychologisch immer interessiert. Und die Psychologie war ja gerade im Dritten Reich eine sehr umstrittene Sache. Die Psychoanalyse war verpönt. Die war verboten. Die Bücher Freuds waren die ersten, die 1933 auf den Scheiterhaufen geworfen wurden. Die wurden ja verbrannt als allererstes. Und Sigmund Freud musste auch ins Exil flüchten. 1938, der war ja noch in Österreich, aber als die Deutschen Österreich besetzten, beziehungsweise die Österreicher ihnen ja auch sehr entgegenkamen, musste er aus Wien fliehen, ja. Das haben Sie genau verfolgt. Und war das vielleicht ein Anstoß, dann sich mit der Psychoanalyse noch näher auseinanderzusetzen? Als Österreich besetzt wurde, war ich 21 Jahre alt. Ich hatte schon Freud bei deutschen Bekannten gelesen, die ihn, obwohl verboten, immer noch in ihrem Bücherschrank stehen hatten. Ich habe damals natürlich in der Zeitung gelesen, auch von dem Volksfeind Freud, der jetzt dann nach England gehen musste. Nur, ich habe damals auch sehr viel Jung gelesen, nicht wissend, was für merkwürdige Verbindungen er zu den Nazis unterhielt, als es doch gerade für seine jüdischen Freunde sehr, sehr unangenehm war, die ganze Situation. Aber ich habe damals nichts gewusst eigentlich von dem Unterschied zwischen Freud und Jung. Also ich habe vieles nicht gewusst in dieser Zeit. Das ist mir erst nach dem Kriege in seiner ganzen Differenziertheit bewusst geworden. Die klassische Psychoanalyse, also die Psychoanalyse von Sigmund Freud, haben Sie quasi auch wieder salonfähig, oder auch durch Sie ist diese Psychoanalyse wieder salonfähig in Deutschland geworden. Sie haben dafür gekämpft. Das war nicht einfach. Warum war das damals so schwierig? Nun, Sie wissen ja, es gab in Berlin das Psychoanalytische Institut. Das war eines der bekanntesten psychoanalytischen Institute in der ganzen Welt. Nicht nur im deutschsprachigen Raum. Es war sicherlich das Größte. Und es gab sehr viel bedeutende Psychoanalytiker in Berlin. Aber die waren zu 90% Juden. Und die mussten ja dann 33 raus. Und die sogenannten arischen Psychoanalytiker konnten bleiben. Und die haben sich dann arrangiert mit der bestehenden Gesellschaft, die natürlich alle Nationalsozialisten waren. Das hat sie natürlich auch kompromittiert, so dass nach dem Kriege, als sie wieder versuchten, in der internationalen psychoanalytischen Vereinigung aufgenommen zu werden, es große Schwierigkeiten gab. Wer damals vor allem sich für den Wiederaufbau der Analyse bemühte, war Alexander Mitscherlich. Und der hatte auch noch analytische Bekannte, mit denen er vor dem Krieg zusammen war und mit denen er während des Krieges über die Schweiz Kontakt aufrechterhielt, sodass es nach dem Kriege Amerikaner, die auch mit amerikanischen Psychoanalytikern Kontakte hatten, die sich mit ihm zusammensetzten und auch überlegten, was kann man machen. Er war ja in der ersten deutschen Nachkriegsregierung, war er Gesundheitsminister. Dann ging ich nach London und machte eine Analyse bei Michael Barlind. Und merkte, dass das einfach auch ein ganz anderes Niveau war, nicht? Die hatten auch viele Streitereien untereinander, aber das waren einfach Leute von höchstem Niveau, mit denen ich da in Kontakt geriet. Und das hat mich unglaublich angeregt. Und durch alle diese Kontakte wurde uns natürlich sehr klar, wenn wir das nicht wieder nach Deutschland einbringen, ein Stück dieses Niveaus, dieser analytischen Fähigkeiten und dieses analytische Problembewusstsein, dann wird das nichts. Und da sind eigentlich fast alle die emigrierten Analytiker, aber nicht nur die, auch englische Analytiker und auch viel von Amerika natürlich, sind nach Heidelberg gekommen und haben uns geholfen, die Psychoanalyse dort wieder aufzubauen. Allerdings, als die klassische Psychoanalyse hier dann tatsächlich wieder Fuß gefasst hatte, sozusagen, hat man bei Ihnen einen Sinneswandel entdecken müssen. Das hieß mit anderen Worten, es gab Streit. Wie hat sich das verändert plötzlich bei Ihnen? War das so plötzlich oder woran lag das? Sie dürfen nicht vergessen, ich habe immer das empfunden gehabt, bitte, es gab sehr viel Streit auch in England, nicht? Da gab es die Kleinianer, da gab es die Freudianer, da gab es die um Fairbairn und Balint herum, obwohl das auch zwei ganz unterschiedliche Psychoanalytiker waren. In Deutschland gab es eigentlich diese Richtungen nicht. In Deutschland hatte man immer noch das Gefühl, dass die paar Arier, wenn man so wollte, so hieß es ja damals, die zurückgeblieben waren und nicht emigriert waren, dass da eine gewisse, wissen Sie, diese Enge und diese Gründlichkeit und diese Humorlosigkeit, also die waren Analytiker in einer so ordentlichen Weise, dass man das Gefühl haben, sie zitieren nur noch Freud, aber denken nicht mehr selber, nicht? Und die Ausbildung war auch sehr schulmäßig geordnet, so dass das Ganze so ein bisschen Lehrer-Schüler-Verhältnis annahm. Und es war schon sehr deutsch. Dem habe ich mich widersetzt und habe dann sicherlich mit einigen Leuten Streit bekommen, wie das wohl mein Leben lang so war. Ich sollte ja von der Schule fliegen, noch bevor ich Abitur machte, kurz vorher, nicht? Also da hatte ich auch meinen Streit mit meinen Lehrern und nur mit Mühe durchsetzen können, dass ich Abitur machen durfte. Was mich jetzt interessiert, Frau Mitscherlich, wenn man eine Psychoanalyse macht. Sie lernen in Ihrem Leben, während Sie die Psychoanalyse immer wieder gemacht haben, sehr viele Menschen kennen, sehr genau kennen. Sie hören viele Probleme, die intimsten und schwierigsten Probleme werden Ihnen erzählt. Und Sie entwickeln zu Ihren Patienten auch ein ganz eigenes Verhältnis, eine ganz eigene Beziehung. Wie gehen Sie damit um? Wie schafft man das als Psychoanalytiker? Was machen Sie? Wissen Sie, man lernt natürlich auch viel von seinen Patienten. Man sitzt da und hört zu. Die leiden ja oft auch sehr und sind vielleicht auch auf der Grenze zum Dekompensieren, zur Psychose. Auch das erlebt man immer wieder in seinem Beruf. Und das ist oft sehr, sehr schwer, sie zu halten, nicht? Und sie wirklich zu verstehen und mit ihnen etwas mühevoll durchzuarbeiten. Das ist oft sehr mühevoll. Aber sie dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, Man kennt ja langsam viele Probleme, auch wenn sie individuell immer eine andere Färbung und immer unterschiedlich sind. Aber man ist es ja auch gewohnt, mit Menschen Probleme durchzustehen, Konflikte durchzuhalten. Es gehört ja auch die Übertragung dazu. Das heißt, die Art, wie man selber wahrgenommen wird, geliebt und gehasst wird, kritisiert oder auch idealisiert wird. Auch davon weiß man sich ja zu distanzieren, nicht? Man ist zwar persönlich sehr involviert, aber man ist nicht so leicht kränkbar. Man weiß, es muss so sein und man kann auch Kritik, die berechtigt ist, von Projektionen, die vorgenommen werden, wo man dann ganz verzerrt gesehen wird, unterscheiden. Also es trifft einen bei allem Engagement nicht so persönlich. Es ist ein Tanz auf Messerschneide eigentlich. Schaffen Sie den immer alleine oder gibt es da schon Situationen, wo es Ihnen wichtig ist, dass Sie mit einem anderen Menschen auch darüber reden können? Oh, immer natürlich, immer. Ich meine, vor allem früher war es ganz klar, dass ich zum Beispiel immer wieder nach London gefahren bin mit Menschen, die ich dort gut kannte und deren Wissen und Erfahrungen ich hochschätzte, gesprochen habe. Selbstverständlich, natürlich. Nun gibt es ja nicht nur die Probleme Ihrer Patienten, es gibt ja auch Margarete Mitscherlich-Nielsen ganz persönlich und mit auch einigen Problemen, die immer wieder aufgetaucht sind. Es gibt zum Beispiel ein Buch, Die Unfähigkeit der Deutschen zu trauern. Auf dieses Buch werden Sie immer wieder angesprochen, das haben Sie mit Ihrem Mann zusammen geschrieben. Und man sagt auch oft, Margarete Mitscherlich hat lange unter dem Schatten ihres Mannes eigentlich stehen müssen. War das so? Hat sie dieser Schatten eher nach vorne gebracht oder Haben Sie nicht manchmal auch gedacht, jetzt gebe ich es auf? Wissen Sie, natürlich war er der Weitbekanntere über viele, viele Jahre. Natürlich gab es Rivalitäten zwischen uns. Er war ja mehr an der gesellschaftlichen Seite der Psychoanalyse interessiert. Ich war mehr an der individuellen, an dem, was zwischen dem Individuum und mir und so weiter passiert und was innerseelisch passiert. Aber beide haben wir eigentlich voneinander gelernt, nicht? Hat mich manchmal so als pingelig, wie ich also versuchte, die innerpsychischen Dinge theoretisch darzustellen und ihm beizubringen und empfunden. Und ich habe dann wiederum sehr viel von ihm gelernt und seinem soziologisch-gesellschaftlichen Interesse. Sehr viel. Und da, ohne Zweifel, bestand auch Rivalität. Und ich sagte, warum zum Teufel immer er, warum nicht ich und so. Wir haben uns oft gestritten, aber wir haben uns eigentlich sehr gerne gestritten. Gott, manchmal auch nicht, wenn es so einen richtigen, scharfen Hintergrund hatte, den auch haben konnte. Aber im Großen und Ganzen gehört es zu unserem Leben, dass wir stritten. War das nicht auch Grundlage für Ihre besondere Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in dieser Gesellschaft? Da gibt es einige Bücher. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das war etwas, was wir immer miteinander besprochen haben. Im Grunde haben wir uns gut verstanden. Ich kann es nicht anders sagen. Es war eine recht gute Beziehung. Aber selbstverständlich, ich habe immer gesagt, du bist bajovarisches Einzelkind, du bist so ein richtiger Macho und so weiter. Und das sah er übrigens auch ein. Wir konnten dann manchmal gemeinsam über ihn lachen. Also mein Sohn war meistens auf meiner Seite und wir haben immer gesagt, wenn du ich sagst, dann waren es ohne Zweifel wir beide, die das gemacht haben. Wenn du wir sagst, war ich es allein. Aber darüber konnte er durchaus, das konnte er sehen und er hat mir eigentlich auch gern geholfen. Nicht? Er war ein sehr formulierungsfähiger Mensch und da ich zweisprachig aufgewachsen bin, das mag nicht nur daran gelegen haben, habe ich immer seine Formulierungsfähigkeit im Deutschen bewundert und habe versucht auch da von ihm etwas zu lernen und habe auch das hier und da mit seiner Hilfe, er hat mir auch viel geholfen, um das auch zuzugeben, manches sprachlich an sprachlichen Feinheiten kapiert, die mir vorher nicht so zugeflogen sind. Wie ist er denn mit Ihrem Engagement in der Frauenbewegung umgegangen? Ja, nun, er war ja eigentlich jemand, der bewusst für die Emanzipation der Frau war, immer. Sie wissen aber, bewusst und Praxis ist noch was anderes, nicht? Und das fiel ihm nicht immer leicht. Nun ging es ihm dann auch schon langsam in den 70er Jahren. Er war ja dann lange krank. Und ich habe mich zunehmend für die Frauenbewegung ursprünglich mit seiner Unterstützung für die Frauenbewegung eingesetzt. Nur bei mir wurde es natürlich zunehmend intensiver. Und da war er manchmal nicht so unbedingt glücklich, wenn ich dann wieder irgendwo hinfuhr, um irgendwelche engagierten Vorträge für die Emanzipation der Frau zu halten. Die friedfertige Frau, das ist eines Ihrer erfolgreichsten Bücher. Da geht es um Werte, Wertvorstellungen, also weiblich und friedfertig und männlich und aggressiv. Wenn man das so aufteilt, manifestieren Sie nicht gerade damit auch so Vorurteile, die eigentlich vorhanden sind? Nur das ist natürlich ein Missverständnis, nicht? Also die friedfertige Frau ist ja auch ein leicht spöttischer Titel, nicht? Dass sie soll gerade nicht so, ihre Fehler ist, dass sie manchmal viel zu friedfertig ist. Und das ist auch der Sinn des Buches, dass ich die Frau zu weniger Friedfertigkeit auffordere. Das habe ich noch deutlicher gemacht in dem nächsten Buch, Die Mühsal der Emanzipation, um auch diese ganzen Missverständnisse da auszuräumen. Es ist mir so klar wie sonst etwas, aber auch bereits in der sogenannten friedfertigen Frau, dass ohne, dass sie kämpferisch ist, in dieser Welt sich nichts verändert in dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und das Verhältnis zwischen Mann und Frau macht ja schließlich den größten Teil der gesellschaftlichen Vorgänge aus, nicht beeinflusst ja jeden gesellschaftlichen Vorgang. Haben Sie das eigentlich geschafft, auch in Ihrer ganz persönlichen Umgebung, aus der Schublade die Friedfertige und die Nette herauszukommen? Ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, ich sei so nett. Aber und so friedfertig. Aber mein Analytiker Michael Balint, der hat mir damals schon sehr schnell beigebracht, dass es keineswegs, dass ich mich da über mich selbst irre, nicht? Und das ist mir zunehmend klar geworden. Ich bin nicht so besonders friedfertig. Und vor allem, wenn es einen gewissen Punkt erreicht hat, dann hört es auch mit meiner einer Nettigkeit auf. Darüber bin ich mir nicht nur im Klaren, darüber sind sich mittlerweile auch sehr viele andere, fürchte ich, klar geworden. Sie haben auch für einiges gestritten und Sie haben sich sehr deutlich geäußert. Also ich sage jetzt mal das Stichwort deutsche Einheit oder zurück zu dem Buch Die Unfähigkeit der Deutschen zu trauern. Hat das denn heute noch Gültigkeit? Ich denke, es hat nach wie vor Gültigkeit. Wir haben doch sehr schnell uns ganz und gar mit der D-Mark identifiziert. Mit der Währungsreform war es ja aus, mit all der Nachdenklichkeit und mit aller Trauer und mit der schweren Depression, die außerordentlich tüchtigen und aktiven Deutschen haben schneller als in Frankreich und England, denke ich, in den 50er Jahren ein wohlhabendes Land aufgebaut. Und damit konnten sie natürlich auch ihre ganze Schuld, ihre historische Schuld oder auch ihre persönliche Schuld sehr schnell verdrängen. Also man wollte sich nicht mehr erinnern. Also ich sage jetzt nochmal Ausländerfeindlichkeit. Es gibt einige Aktionen, die in letzter Zeit immer wieder, sagen wir mal, aus allen Ecken kommen. Was bedeutet das für Sie auch in der Entwicklung des Selbstbewusstseins in Deutschland? Ja, wissen Sie, das Selbstbewusstsein hat sich auf die Ökonomie begründet, auf die Wirtschaft, auf die blühende deutsche Wirtschaft. Aber das Ganze, was dahinter an moralischem Zusammenbruch lag, ist ja nie aufgearbeitet worden. Bis heute nicht, würde ich denken. Ich würde sagen, bei uns eben mit Hilfe des Wirtschaftswunders und in der Ex-DDR wurde es ja von oben verordnet. Nicht? Man durfte nicht traurig sein. Man hatte ja das Beste erreicht, nämlich eine Menschheitsidee verwirklicht den Sozialismus. Nur sie wurde natürlich nicht verwirklicht. Man hat sich mit der Vergangenheit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ja, dort noch weniger als hier. Aber Sie dürfen nicht vergessen, seit Bismarck ist es eine autoritäre Art der Erziehung, ein autoritärer Staat. Nicht das Reich Bismarcks war schon ein absolut autoritäres Reich. Dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam das Dritte Reich. Und mit Hitler war ja natürlich die Autoritätssucht, die Verherrlichung des Herrenmenschen einerseits, die Verherrlichung der Unterwerfung und des Gehorsams andererseits auf seinen perversen Höhepunkt getrieben. Ja, und dann die DDR war ein neuer autoritärer Staat. Aber nicht? Wie kann man jetzt diese Ausländerfeindlichkeit verstehen, die jetzt... Ja, ich glaube, dass es, vielleicht muss man sagen, dass die Ausländerfeindlichkeit immer latent da gewesen ist. Nicht, dass wir haben ja unsere Neigung, auf andere zu projizieren, was wir bei uns selber nicht sehen wollen, unsere Feindbilder uns zu schaffen, die Verachtung irgendwo auch die Selbstverachtung auf irgendwelche, die noch schwächer sind als wir, zu verschieben. Diese Neigung, die auch zu Hitler geführt hat, das meine ich, die besteht untergründig weiter. Und vielleicht ist es falsch zu sagen, dass sie in der DDR die Ausländerfeindlichkeit schlimmer ist als bei uns. Ich höre immer von vielen Seiten, das gibt überhaupt keinen Unterschied. In der DDR wäre es verständlicher, weil die sich als zweitrangig empfinden, sich nie mit einer autoritären Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Das haben wir, die doch etwas westlicher orientiert waren, doch schon sehr viel mehr getan. Dass die dann die Verachtung, die ihnen natürlich auch von den Wessis zufließt, wiederum auf Schwächere verschieben, das kann man verstehen. Und die gar nicht gewohnt sind, wirklich sich mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen, dass das schlimmer wäre. Aber mir sagt man immer wieder, es sei nicht schlimmer dort. Hier sei es im Grunde genauso schlimm. Also mit anderen Worten, es wird was unterm Teppich hervorgeholt, was eigentlich schon immer darunter gekehrt war. Was immer darunter gekehrt war und was nie wirklich durchgearbeitet worden ist, bis heute nicht. Frau Mitscherlich, ich danke Ihnen, dass Sie im Studio waren. Danke fürs danke. Gespräch. Die Redakteurin Gisela Brackert sprach mit Margarete Mitscherlich. Ein Interview aus dem Jahr 1991. Und jetzt folgt ein Ausschnitt aus einer Diskussion zum Thema Emanzipation aus dem Jahr 1978. Es diskutierten Margarete Mitscherlich, die SPD-Kommunalpolitikerin Ruth Sutt, die CDU-Kommunalpolitikerin Ruth Beckmann und Helga Dierichs, die Leiterin des Frauenfunks im Hessischen Rundfunk. Das Gespräch moderierte Helmut Becker. Also ich glaube, übereinstimmend war jetzt doch bei allen Gesprächspartnerinnen, dass Emanzipation etwas zu tun hat mit Stärkung der Subjektivität. Andererseits aber, dass es etwas zu tun hat mit dem sozialen Reglement, in dem wir leben. Bitte. Ja? Ja, vielleicht darf ich auch noch mal, es wird immer von Selbstfindung gesprochen. Und ich glaube, es wurde auch davon gesprochen, dass man ja gar nicht zu sich selbst finden kann, wenn man den ganzen Tag arbeitet, keine Zeit hat, kein Geld hat und keine Möglichkeiten der Bildung hat. Also die Selbstfindung ist zweifellos auch von sehr vielen äußeren Umständen abhängig. Wesentlich abhängig ist sie natürlich auch von der Erziehung. Wenn man nicht als Kind gelernt hat, wirklich in sich selbst zu horchen und Eltern zu haben, die verstanden konnten, was in ihrem Kind vor sich ging, ohne es zu sehr zu reglementieren und ihm soziale Wertmaßstäbe überzustülpen, nur dann ist jemand ja auch später imstande, so etwas wie ein Selbst in sich überhaupt zu erleben und zu empfinden. Und nur dann hat er die Vorbedingung dafür in sich, dass er zu etwas wie Selbstfindung kommen kann. Ja. Frau Mitterlich, dies ist ein ausgezeichnetes Plädoyer für die Familie. Und dies finde ich insofern beachtlich, weil bestimmte politische Gruppierungen glaubten, der Bevölkerung klar machen zu müssen, dass Selbstverwirklichung nur in der Berufstätigkeit möglich sei. Dies schließt aber dann in der Regel Kinder und Familie aus, beziehungsweise drängt diesen Bereich auf einen der hinteren Plätze. Darüber sollten wir vielleicht noch einmal diskutieren, weil das auch im Augenblick ein sehr, sehr heißes Eisen ist, weil es hier ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Und wenn ich vielleicht meine Meinung gleich dazu sagen kann, hier wäre der tatsächliche Emanzipationsprozess, wenn wir es Frauen ermöglichen könnten, sowohl das eine zu tun, also nur in der Familie zu leben, sich den Kindern zu widmen, als auch berufstätig zu sein oder auch beides. Da müsste allerdings dann die Politik ansetzen, die diesen Frauen auch diese Möglichkeiten eröffnen muss. Bisher haben wir nur das Postulat sämtlicher Parteien, dass sie es alle so meinen. Aber in der Praxis sind die Voraussetzungen, um dieses dann auch für die Frauen durchsetzen zu können, eben noch leider noch nicht gegeben. Na, ich darf nur ganz kurz sagen, zur Familie, nicht wahr? Es kommt ja auch sehr darauf an, was für eine Art von Familie. Denn die Familie, wie wir sie kennen, war ja zu einem hohen Prozentsatz der Tod der Persönlichkeit der Kinder. Also was da kaputt gemacht wurde an Möglichkeiten sozusagen der Selbstentwicklung, war ja entsetzlich. Die Familie war absolut an die Gesellschaft und deren Wertnormen angepasst, hat sie dem Kind verständnislos übergestülpt. Also die Familie ist meines Erachtens ein Ort gewesen und ist es noch, in dem wirklich Unglück und Unselbstständigkeit gezüchtet worden ist. Und wie man aus einer Familie dieser Art eine Familie machen kann, in der ein Kind zu sich selbst findet, das könnten wir ja vielleicht, darüber glaube ich, sollte man wirklich diskutieren. Denn da sind die Grundlagen dessen, aus dem dann später so etwas wie Befreiung kommt, dass dann ein Entwicklungsprozess und letztlich möglicherweise auch ein Stückchen Glück entstehen lässt. Ich bin froh, dass Sie das jetzt noch so richtig gestellt haben, Frau Mitscherlich, dass Familie sehr wohl beides sein kann. Eben eine Stätte, in der Kinder zu sich selber finden oder ein Ort, wo sie alle Möglichkeiten oder sagen wir Ansätze zu einer Selbstfindung durch aufgeklärte, emotional zugewandte Eltern haben, dass es aber auch, dass Familie aber auch der Ort sein kann, in dem den Kindern keine Möglichkeit zur eigenen Entwicklung gegeben wird. Also man muss beide Seiten sehen. Ich bin nun der Ansicht, und da komme ich auf das Politische, dass es, sagen wir, bürgerliche Familien gibt oder sagen wir gut situierte Familien aus dem Bildungsbürgertum in glücklichen Umständen, die am ehesten diese beiden Möglichkeiten haben. Aber es gibt und gab, oder es gab vielleicht noch mehr Proletarierfamilien oder auch heute Familien, die, wo Mann und Frau arbeiten, die nicht diesen Aufklärungsstand haben und die sich gar nicht in der Lage sind, es klar zu machen, was notwendig ist für Kinder, um sie zu erziehen. Einfach aus gewachsenen Familientraditionen und aus verschiedenen ökonomischen Voraussetzungen, unter denen Familien bestehen. Und darum finde ich, oder unter denen sie stehen, darum finde ich, kann man das nicht so ohne weiteres alles über einen Kamm scheren. Es gibt da sehr unterschiedliche Bedingungen. Und da komme ich nochmal auf Sie zurück, Frau Beckmann, dass Sie sagen, es gäbe politische Kräfte, die eben die Familie verteufeln und nur die Berufstätigkeit der Frau als die Befreiung sehen. Ich sage das jetzt bewusst vereinfacht. Ich muss sagen, ich bin ein Gegner von allen Alleinerklärungsversuchen, dass nur etwas immer schuld sein soll an allem. Es gibt, wie Sie sagen, Familien kann beides sein, aber jetzt komme ich nochmal auf die Arbeiter. Bewegung und die soziale Bewegung am Anfang, das war eben eine emanzipatorische Bewegung für eine Klasse, weil sie gedacht hat, wenn sie frei sind von diesem Elend, unter dem sie heute leben, dann können sie teilhaben an den kulturellen, geistigen Gütern, die andere Familien der bürgerlichen Klasse heute schon haben. Das war der emanzipatorische Ansatz, der heute häufig untergeht, der meiner Ansicht nach aber nach wie vor besteht. Nur ist man der Ansicht, erst wenn man frei von Hunger ist und Not, kann das kommen. Vielleicht haben viele zu leicht gedacht, dass es automatisch käme. Und das ist der Fehler. Ich glaube, dass man durchaus was dazu tun muss. Aber das ist meiner Ansicht nach heute nicht das Problem. Ich kenne keinen Sozialdemokraten, der gegen Familie wäre, sondern die Familien haben einfach einen Wandlungsprozess durchgemacht, weil die Zeiten und die Bedingungen sich geändert haben und auch die Frauen und die Männer sich geändert haben. Und ich finde, Familien muss heute andere Aktivitäten setzen als vor 100 Jahren. Und außerdem noch diesen politischen Zusatz muss ich dazu machen. Wir sind eigentlich sehr dafür, die vielen Halbfamilien, es gibt viele alleinstehende Väter und Mütter, die alle einen Komplex haben, dass sie nur halbe Familien sind und ihre Kinder allein großziehen müssen, denen müsste man eigentlich politisch helfen, damit ihre Kinder unter günstigen familienähnlichen Zuständen groß werden. Günstigen. Lassen Sie mich ein paar kleine, ich das Wort weitergebe, ein paar kleine historische Anmerkungen noch dazufügen. Ich wundere mich darüber, dass ihr ein ganz bestimmter Begriff und Emanzipation überhaupt nicht auftaucht, als wäre er tabu. Sie reden davon, dass die Familie sich wandelt und dass die Familie ein Gefängnis gewesen ist oder noch sein kann, wo sehr viel Repression und Unterdrückung stattfinden und die Verhinderung von Selbstentfaltung. Warum bringen Sie nicht mal den Begriff, der doch wirklich jahrzehntelang ganz im Vordergrund stand, den Begriff der sexuellen Emanzipation mit ins Spiel? Der ist doch fast so wichtig und so lange auf der Tagesordnung gewesen in unserer Lebenszeit wie in Jahrzehnten davor der Begriff der Emanzipation der Juden, wo es jedoch Jahrzehnte und Jahrhunderte lang darum ging, dieser Bevölkerungsgruppe die gleichen Rechte einzuräumen wie den anderen. Ja, aber Frau Dierichs. Ich muss eine Sekunde stoppen, weil ich an sich wirklich den Begriff der sexuellen Revolution und Befreiung, den wollte ich also da vermittellich zugeben. Ich wollte nämlich über den Begriff Familie noch etwas über die Emanzipation der Kinder sagen, aber das würde jetzt also wieder unterbrochen werden. Zu dem Punkt hatte ich mich auch gemeldet. Und das, ich glaube, das wäre auch eine Kontroverse mit Frau Beckmann jetzt, und ich würde auch glauben, dass wir sollten das im Kopf behalten, aber ich würde ganz gern hier anknüpfend was über die Emanzipation von Kindern und Familie sagen. Ja. Frau Beckmann, Sie haben vorhin schon den Begriff der Familie hineingebracht, und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir über diesen Begriff hier weiter diskutieren, denn das wird die Diskussion in der Zukunft sein. Davon bin ich auch fest überzeugt und ich halte es auch für sehr, sehr wichtig. Ich habe aber doch auch einen etwas anderen Standpunkt. Ich glaube nämlich, dass die Familie per saldo nicht unbedingt zu einer Befreiung führt und bin auch nicht der Meinung, dass Ihre Partei dort einen emanzipatorischen, wir haben dieses Adjektiv schon öfter gebraucht, emanzipatorischen Ansatz hat. Es liegt ja jetzt vor, und Sie sagten vorhin, wir wollen konkret politisch werden, und das können wir auch im Augenblick, es liegt ja konkret vor, die Veränderung des Rechts der elterlichen Gewalt in ein Recht der elterlichen Sorge, und dort ist nach dem Gesetzentwurf vorgesehen, ein allmähliches Hineinwachsen in Verantwortlichkeiten von Jugendlichen und ein allmähliches Unabhängigwerden von ihren Eltern. Und genau das wäre es, was der Gesetzgeber nach meinem Verständnis zu einer Emanzipation des jungen Menschen beitragen könnte. Und wir hatten ja vorhin gesehen, ich glaube, Frau Mitscherlich war es, die es sagte, dass natürlich gerade dieser Prozess zur Selbstfindung schon im Kind erzeugt und gepflegt und gefördert werden muss, dann verstehe ich natürlich unter diesem Aspekt nicht, wieso gerade die CDU-CSU-Fraktion gegen dieses Gesetz der elterlichen Sorge im Moment noch so viele Einwände hat. Ja, darauf antworte ich sehr gerne, aber ich wollte noch den einen Punkt vorher aufgreifen. Als es um die Familie ging, natürlich werden in den Familien viele Fehler gemacht, aber worin liegt das begründet? Die jungen Menschen bereiten sich für ihren Beruf intensiv vor. Und es wird kaum etwas unterlassen, was hier nicht zu einer Verbesserung führen könnte. Aber Familie glaubt jeder von heute auf morgen praktizieren zu können. Hier ist überhaupt noch keine Bildungsarbeit geleistet worden oder wenn, das nur in Ansätzen. Und wenn wir also von einer modernen Familie sprechen und Familie ist wandelbar, dann müsste hier diese Arbeit erstmal beginnen und ich glaube, erst dann könnte man die Bewertung der Familie hier exakt vornehmen. Aber was Frau Dierichs nun sagte, wegen der Haltung der CDU-CSU, wir sind Ihnen mit Ihnen völlig einig, wenn Sie es so formulieren, hineinwachsen in die Verantwortung und das langsame Ablösen von der Familie zur Eigenständigkeit. Aber es kann doch nicht so sein, dass man den Jugendämtern zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also in einem, wo die Kinder noch sehr, sehr jung sind, die Möglichkeit des Eingriffs über die Eltern hinweg gibt. Ich glaube, Familie muss zunächst primär Erziehung leisten. Und die Unterstützung des Staates kann immer nur als nachgehende Hilfe verstanden werden und darf nicht im Vorhinein schon eingreifen. Und dies ist der Punkt unserer Gegenwehr und unserer Kritik. Wir haben gar nichts dagegen, dass wir hier zu neuen Intentionen kommen. Aber es kann doch nicht sein, dass das Elternrecht, das grundgesetzlich gesicherte Elternrecht, in der Weise eingeengt wird, wie es jetzt im Augenblick mit den Gesetzentwürfen geschieht. Frau Beckmann, ich muss noch mal nachhaken. Liegt denn nicht ein grundsätzlicher Konflikt, Sie sprachen auch das Wort Priorität aus, ein Prioritätenkonflikt vor? Wessen Recht geht vor? Das Recht der Eltern oder das Recht des Kindes? Das Kind hat ja auch grundgesetzlich garantiert ein Recht und auch gegenüber den Eltern. Und da ist eben wirklich dann die Frage, es muss einen Schiedsrichter unter Umständen geben. Das ist, weiß Gott, nicht immer zu begrüßen, wenn es der Staat ist. Es wird wohl nur keine andere Institution sich finden lassen. Ich glaube aber, dass unser verschiedener Ansatz nicht darin liegt, ob das nun die Jugendämter sein sollen, sondern auch für unsere Diskussion hier wichtig ist, wessen Anspruch und wessen Recht ist vorrangig bei zumindest zwei gleichrangig gesehenen Gütern? Weil sie mich gleich angesprochen hat. Wir haben bisher vom Elternrecht gesprochen. Ich glaube, dieses beinhaltet automatisch auch Elternpflicht. Und wenn ich diese beiden Begriffe zusammennehme, dann glaube ich, dass wir nicht mehr Elternrecht und Kinderrecht gegeneinander setzen müssen, sondern dann muss ich von Eltern erwarten, dass sie durch Rechte und Pflichten für das Wohl des Kindes sorgen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Kind tatsächlich eigenständig werden kann. Sind Sie, ich glaube, da ist bei uns der verschiedene Ansatzpunkt, dass Sie wahrscheinlich diesen Zeitpunkt anders setzen als wir. Aber ich möchte noch auf etwas zurückgreifen. Dieses Gesetz heißt ja jetzt das Recht der elterlichen Gewalt. Sorge. Nein, das soll noch, das Recht noch, der, noch heißt es gegenwärtig die elterliche Gewalt. Ach, nein, und es soll alte, ja. jetzt, was jetzt noch besteht. Wissen Sie, ich sage nur, das, weil ich am Anfang gesagt habe, Mancipium, eben aus dem römischen Recht, das haben wir heute noch im Jahre 1978, die elterliche Gewalt. Und ich möchte von der elterlichen Gewalt vom bestehenden Gesetzeszustand sehr schnell auf das Recht kommen. Mit Recht kann man wirklich mindestens so viel Schindluder treiben wie mit der Familie. Nämlich, ob man Recht als Macht nimmt oder als Möglichkeit für einen Schwachen und ihm zu helfen, dass er zu seinem Recht kommt. Und insofern ist es auch sehr schillernd. Und wenn Sie vorhin sagen, wird es nicht mehr aufrechnen können, sondern man muss warten, also das elterliche Recht gegenüber dem Kindesrecht, sondern es muss der Zeitpunkt gefunden werden, dem das Kind dann in der Lage ist, sein Recht zu haben, da bin ich ganz anderer Ansicht. Ich bin der Ansicht, dass ein Kind ist so hilflos am Anfang und nur ein Bruchteil der Eltern weiß, weil Eltern alle glauben, sie seien in der Lage zu erziehen, ohne dass sie es jemals gelernt haben. Das haben sie gesagt. Ja, aber sehen Sie, da finde ich, da wäre ein Ansatzpunkt für den Staat, ja, sicherlich, einzugreifen, also Eltern erziehungsfähiger zu machen. Und meiner Ansicht, man braucht gar nicht so hochgestochen erziehungsfähig zu sein, einfach mit viel Informationen aus Psychologie und ein Minimum an Wissen würde, glaube ich, schon manchen Fehler korrigieren. Es blieben dann immer noch genügend. Aber ich meine, es darf nicht so sein, dass das ein Machtkampf wird zwischen den beiden. Und wir sind der Ansicht, dass bis jetzt, es gibt einfach auch zu viele Fälle, nicht nur bei den Jugendämtern, sondern dann wieder auch bei all diesen Familien, von denen Sie sagen, dass sie dem Wandel, dem ökonomischen Wandel ausgesetzt sind, dann sind es natürlich die Familien, die dann besonders aufs Geldverdienen aus sind und überhaupt nichts von Erziehung halten, deren Kinder sind besonders gefährdet und da können sie heute überhaupt nichts machen. Ich habe Fälle in Neubaugebieten, wo fünf und so und so viele Kinder von einer Familie, man sieht sie heranwachsen, wie sie zu Kriminellen werden und man kann nichts machen, weil die Eltern nicht einstimmen, dass man sie in ein Heim oder irgendetwas gibt. Kein Pfarrer und niemand kann etwas tun, weil die Eltern das Recht haben zu sagen, nein. Und da muss ich sagen, da gibt es sozial Benachteiligte, die haben nicht die eigene Kraft und da müsste eine soziale Hilfe einsetzen, damit zumindest die Kinder zu einer eigenen Kraft geführt werden. Wir diskutieren hier sehr politisch. Ich bin Psychologin und ich möchte ein bisschen mehr dahin kommen, was also wirklich in Familien im Einzelnen passiert. Das Recht der Eltern, ja, das ist gesagt worden, aber das Recht der Eltern besteht ja nicht darin, tatsächlich Macht oder Gewalt über die Kinder zu haben, sondern das bestünde darin, wirklich zu verstehen, das ist ja auch schon verschiedentlich gesagt worden, wie ein Kind, und jedes Kind braucht ja eine andere Form der Behandlung, behandelt werden soll. Und das, da glaube ich, und das hat Frau Beckmann auch gesagt, ist das Wichtigste, eine sozusagen eine Elternschule zu gründen und sie zu konfrontieren mit dem Wissen, das es heutzutage gibt. Also sagen, ich möchte aber doch noch mal, gerade in Bezug auf die Erziehung der Kinder, zurück auch zur Emanzipation der Frau. Nicht, was passiert in einer klassischen Familie, auch noch heute klassischen Familie? Hat die Frau eine ganz bestimmte Rolle, ob sie nun berufstätig ist oder nicht? Hat sie die ganze Sorge für das Innere, der Mann ist wenn ich das auch noch einmal wiederholen darf, eigentlich ein Kind unter anderem und die Frau muss ihn versorgen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für sie selbstverständlich, dass wann immer der Mann Aufgaben hat, dass die vor den Aufgaben der Frau rangieren, die Bedeutung des Sohnes und der Söhne in einer Familie ist immer noch größer als die der Mädchen. Das heißt, was machen diese Mädchen? Diese Mädchen können gar nichts anderes, als sich einerseits mit dieser überaufopfernden Rolle der Mutter identifizieren und andererseits wissen, dass sie eigentlich nicht mitreden können. Gut, es ändert sich, aber es ändert sich langsam. Und wenn man genau hinguckt, vielleicht sogar gar nicht. Und so hat man zwar dann den Eltern das Erziehungsrecht übergeben, aber es wiederholt sich von Generation zu Generation das Gleiche. Herr Carlo hat vorhin von sexueller Befreiung gesprochen. Ohne Zweifel gibt es im Vergleich zum vergangenen Jahrhundert eine ganz andere Einstellung und eine ganz andere Freiheit in den sexuellen Beziehungen der Geschlechter untereinander. Durch die Pille zum Beispiel, das ist mir ja sehr zum Vorwurf gemacht worden, dass ich gesagt habe, die Pille bei aller Befreiung, die sie der Frau gebracht hat, hat sie ihr auch neue Zwänge aufgeladen. Mithilfe der Pille kann man in der Tat von der Frau stete sexuelle Bereitschaft erwarten. Und da sie diese Aufopferungshaltung nun mal in der Familie gelernt hat, wird sie das auch tun. Und auf diese Weise denke ich, dass es wichtig ist, einmal in das unmittelbare Leben der Menschen innerhalb einer Familie hineinzuschauen und uns zu fragen, was bedeutet Befreiung, wenn ganz bestimmte Traditionen und Identifikationen, die von Generation zu Generation gehen, eigentlich gar nicht aufgehoben werden. Äußerlich ändert sich etwas, die Sexualität ist frei, faktisch ist sie genau besehen, genauso unfrei, wie sie vorher war. Und die Kinder, ich weiß nicht, man darf jetzt voreheliche Gemeinschaften haben, das erregt die Gesellschaft überhaupt nicht mehr, das hat viel für sich, aber die Rolle innerhalb dieser Gemeinschaften ist von den gleichen Identifikationen geprägt wie vorher auch. Und da meine ich, da muss man wirklich, wenn man nun wieder sagen darf, Aufklärung leisten, damit wirkliche Emanzipation stattfinden kann. Margarete Mitscherlich in einer Diskussion aus dem Jahr 1978. Dieser besonderen Frau, Psychoanalytikerin und Autorin, widmeten wir heute am 8. März, dem Internationalen Frauentag, unseren Archivschatz. Hier geht es jetzt weiter mit dem Musikland Hessen und ich verabschiede mich. Tschüss, Ihre Julika Tillmanns.